Hallo meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, ich kriege mein kleines Rhein-Mittelhaus hier nicht kühl. Ich leide ein bisschen darunter, auch gerade jetzt, weil ich das Video mache. Da steht mein Ventilator, aber ich kann jetzt nicht anmachen, dann würde das die ganze Zeit rauschen. Also muss ich da jetzt erstmal durch und dann werde ich nach dem Video wahrscheinlich wieder zum Schwimmen fahren. Ich war heute Morgen schon beim Sport, das war wirklich richtig gut. Ich war mit den Hunden schon draußen, habe mich gefreut, sie wieder gesehen zu haben. Wir haben schön dann ja, sind hinten auf die Wiese rausgegangen und spielen konnten wir leider nicht, weil Kimba immer noch humpelt. Und es ist aber schon besser geworden. Also ich habe Hoffnung, dass ich nicht mit ihm nach Isenhagen in die Tierklinik muss. Er muss jetzt noch ein paar Tage Schmerzmittel nehmen und dann wird man das genauer sehen, wenn man die Schmerzmittel absetzt, wie sich das dann verhält. Also es muss noch ein bisschen beobachtet werden und ich hoffe, dass das von sich aus besser wird, dass man ihm dieses Leid einfach ersparen kann, da mit einer Operation, dass dann möglicherweise, na, wie heißt sie, diese Sehne am Knie? Ich habe schon wieder vergessen, wie diese Sehne heißt. Kreuzband. Das Kreuzband. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, also das Kreuzband, da gibt es einen Spezialisten für. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihm das alles erspart bleibt, dass es einfach nur vertreten, gezerrt oder sonst was ist und von sich aus wieder weggeht. Oh ja, und wie gesagt, wird schon werden. Ja, was ganz interessant ist, das will ich noch mal kurz mit euch teilen, bevor ich ins Thema einsteige. Ich war ja dann gestern Abend noch mal in einem Freibad hier bei uns in der Region und wollte auch noch mal einfach ins Wasser. Werde ich gleich übrigens nach dem Video wieder machen. Einfach mir so eine kleine Erfrischung gönnen, weil wir haben schon wieder 28, 29 Grad und die Luft ist einfach schwer und im Wasser ist es einfach entspannter. Naja, jedenfalls war ich dann in diesem Freibad. Ich habe mich gestern extra beeilt, weil um 18 Uhr haben die den letzten Einlass und ich war erst um 18:05 Uhr da und habe gesagt, ach komm, ich mach's einfach, wird schon irgendwie gut gehen. Und es war tatsächlich keiner mehr in der Kasse und der Automat war aus. Zum Glück konnte ich mir den Bademeister dann noch anrufen und er hat gesagt, los, komm, bezahl bei mir, rein mit dir. Also das war sehr nett, muss ich wirklich sagen. Fast hätte es nicht geklappt. Aber das war dann noch sehr erfrischend, war eine gute Sache. Also habe ich ein bisschen geplanscht, ein paar Bahnen gezogen und mich dann noch in die Restsonne so auf die Wiese gelegt. Und dann lag da eine Gruppe von wirklich Mädchen, also die müssen so, keine Ahnung, kurz bevor sie legal werden, 16, 15, 17, und ein paar Jungs im gleichen Alter. Und dann sagt das eine Mädchen zu dem gleichaltrigen Jungen: Yo, Digga, wenn ich mit dir rede, dann hältst du deine Fresse. Ich dachte, oh mein Gott, was ist denn hier los? Also, da wäre ich erschrocken. Ja, also die jungen Männer sollten mal schleunigst die Red Pill nehmen. Also, die haben da nicht viel zu lachen mit diesen Frauen, mit diesen jungen Mädchen schon. Also als ich das gehört habe, yo, Digga, sagt sie, wenn ich mit dir rede, hältst du deine Fresse. Okay. Und er war ruhig und dann hört man sie reden und da ist eine ganz eigene Gruppendynamik drin. Also die ist kein Kind von Traurigkeit. Und jeder Mann, den die irgendwann mal in ihre Fänge bekommt, der wird nicht viel zum Lachen haben. Ja, das nur mal am Rande. Ja, Männer, ich möchte mit euch heute darüber sprechen, ein paar Red Pill-Wahrheiten zum Thema Beziehung. Und ich sehe in meinem Umfeld immer, dass die Männer das nicht verstanden haben, weil sie reden immer von meiner Frau. Und ich mit meinem Bewusstsein, mit meinem Red Pill-Bewusstsein, also wenn die so ein Blue Piller das sagt, ich kann fast immer nur noch lachen, weil ich denke, das ist nie deine Frau, dass er das nicht versteht. Es war noch nie seine Frau, also es war die ersten 20 Jahre nicht seine Frau. Jetzt darf er sie für einen Zeitabschnitt benutzen und danach wird es wieder die letzten 40, 50 Jahre im Optimalfall sogar, was er gar nicht weiß, auch nicht mehr seine Frau sein. Also es ist ein Geschenk, wenn sie nicht mehr seine Frau ist und keine Strafe. Ja, also sie gehört definitiv der Straße. Das verstehen die Männer nur nicht und versuchen tatsächlich sogar solche Beziehungen zu retten, weil sie gar nicht verstehen, dass diese Beziehung schon vorbei ist. Es ist schon Game Over. Das Spiel ist schon gelaufen. Jetzt kann der Mann nur noch entscheiden, über welchen Zeitraum will er das noch ertragen, und wie will er aus dieser Beziehung wieder rauskommen. Will er erhobenen Hauptes rauskommen oder will er tatsächlich sogar seine Würde, seinen Stolz und seine Integrität dabei noch opfern auf diesem Weg nach draußen? Und deswegen ist mein Tipp für jeden Mann, versucht keine Beziehung zu retten. Versucht nicht, macht nicht diesen Eiertanz. Lauft nicht auf diesen Eierschalen. Also die Amerikaner sagen ja Walking on Eggshells. Das ist so, dass man so ganz vorsichtigen Schritt ist und das ist bloß nicht, dass der schlafende Hund quasi nicht geweckt wird, um ihn zu beißen. Und dass man bloß nichts falsch machen will, um der Frau wohlgefällig zu sein. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil wenn man das gemacht hat, hat man die Beziehung ist ohnehin schon vorbei. Weil dann verliert die Frau den Respekt, verliert sie den Respekt, nutzt sie den Mann zwar noch zur Ressourcengewinnung, aber wenn sich ein besserer Mann auftut, einer, der mehr Alpha ist, dann würde sie natürlich aufgrund ihres hypergamen Impulses switchen. Also wenn der dann auch noch bereit ist, für sie zu providen und so weiter. Oder wenn sie einen besseren Provider findet, da entwickeln sich dann ganz eigene Dynamiken, dann würde sie den Mann, den sie betaisiert hat, natürlich zurücklassen. Und deswegen hat der Mann dann beides verloren. Also die Beziehung hat er ohnehin verloren und dann hat er auch noch seinen Stolz und seine Würde verloren, weil er ja für sie auf diese Art und Weise sich unterworfen und gesimpt hat. Das ist einfach lächerlich. Und deswegen ist Teil der Red Pill für mich zu verstehen, dass diese Beziehungen sind alle schon zu Ende. Die Männer können das nur nicht sehen. Die sind so gefangen in ihrem Scheuklappenblick, in dieser Blue Pill-Fantasie, dass sie wirklich glauben, ich kann da was retten. Deswegen glauben auch so viele Männer, es würde irgendwie Sinn machen, seine Ex zurückzubekommen und nochmal neu zu starten und sich auszusprechen und als würde das irgendwas ändern. Also es ist wirklich unglaublich. Ich möchte euch beispielsweise mal so kurze Ausschnitte mal geben, was ich so in der Vergangenheit erlebt habe an Promiskuität der Frauen, wo ich wirklich gesagt habe, das schlägt dem fast den Boden aus. Also ich hatte beispielsweise, damals war ich mal bei einem Freund von mir, das war eine ganz lustige Geschichte, und ich saß an seinem PC und er hatte so ein Lenkrad, womit man dann so einen Fahrsimulator fahren kann. Und er wollte kurz zur Tankstelle fahren und für uns irgendwas holen. Weiß ich nicht mehr, was er holen wollte, Zigaretten, Bier. Jedenfalls ist er dann losgefahren mit dem Fahrrad, das ist schon Ewigkeiten her, da waren wir noch in den 20ern, Anfang 20. Und seine Freundin lag im Bett. Und es war Sommer und die hatte auch nicht viel an und lag da im Bett. Unter der Decke und hat da einfach gelegen, schon als ich gekommen bin. Und er fuhr dann los mit dem Fahrrad zur Tankstelle. Und dann sagt sie zu mir, als er weg war, sag mal, bist du jetzt mein neuer Freund? Und ich sagte dann so aus Spaß zu ihr, ja, sag ich, siehst du, so schnell kann das gehen. Kaum ist der eine weg, ist der nächste schon da. Wusste mir gar nicht, war mir gar nicht darüber im Klaren, weil ich noch so jung war und so Blue Pill war, was da jetzt gerade passiert. Ja, sagt sie, dann kannst du dich doch zu mir ins Bett legen. Und in dem Moment bin ich wach geworden, habe gemerkt, was hier jetzt gerade passiert und sagte dann so, nee, ich muss dieses Rennen hier noch so zu Ende fahren. Habe ich so halb ungeschickt noch so gesagt, weil das war krass. Also die wollte das, die hat das ernst gemeint. Und das habe ich ihm dann danach auch erzählt und er sagte, ja, die wollte schon immer mal mit zwei Männern irgendwas machen und dann scheint sie dich wohl dafür ausgewählt zu haben. Ja, sagt er, die ist so. Das war ihm völlig klar. Also das war das Krasse daran, dass ihm das völlig klar war, dass sie so eine Art Frau ist. Und ein anderes Erlebnis beispielsweise, da waren wir auch mal kegeln, auch mit Freunden, auch so in den 20ern. Und da war auch eine dabei. Auch so eine richtige Female, die das Spiel beherrscht, der Manipulation. Also die kann wahnsinnig liebenswert sein und auch wahnsinnig teuflisch. Hat sich jetzt rausgestellt, was die alles da für verschiedene Persönlichkeitsfacetten hat. Das ist also wirklich grausam für den Mann, der das nicht weiß. Und sie packt immer die Persönlichkeit aus, die ihr gerade am meisten nützt. Und kann aber auch innerhalb von einer Sekunde umschalten. Und da haben wir dann gekegelt und so weiter und die hat dann immer schon, die haben ordentlich getrunken, ich war zum Fahren da, ich hatte keinen Bock auf Trinken und ich bin dann gefahren, mit dem Freundeskreis. Und jedes Mal, wenn sie ihre Bowlingkugel geworfen hat, kam sie wieder zurück und wie gesagt, sie war mit einem sehr guten Freund zu dem Zeitpunkt von mir zusammen, der auch mit da bowlen war. Und jedes Mal, wenn er das nicht gesehen hat und sie wieder auf mich zukam, hat sie jedes Mal immer ihr T-Shirt oder ihr Oberteil, was sie da anhatte, hochgezogen, um mir ihren Bauch zu zeigen und ihren BH zu zeigen und irgendwie so eine komische, also das Ganze dann voll kontakttechnisch schon mal aufzuladen. Also das war schon heftig und das war auch unmissverständlich, was die da vorhat. Jedenfalls ging das dann so weit, dass sie dann irgendwann das so weit initiiert hat, dass sie gesagt hat, sie will nach Hause und hat dann auch ihrem Freund gesagt, ja, ich will nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ist mir alles zu viel. Weil sie ja wusste, dass ich fahre, hat sie mich dann gebeten, ob ich sie nach Hause fahren kann, weil sie keinen Bock mehr auf hier und zu viel getrunken und so weiter. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, nichts Großes dabei gedacht, weil man ja auch irgendwie befreundet war in diesem ganzen Freundeskreis, man kannte sie schon ewig und dachte mir, ja, ich fahre sie jetzt nach Hause. Also sind wir zurück ins Parkhaus, Auto losgefahren. Während wir im Auto saßen, noch im Parkhaus runtergefahren sind, diese kurvige Strecke, sagt sie zu mir, warum wir beide denn eigentlich keinen Vollkontakt miteinander machen würden. So, das war von ihr jetzt ein Angebot. Warum? Also sie hat das Wort mit F benutzt, nicht das mit V für Vollkontakt. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, weil du mit einem meiner besten Freunde zusammen bist, sage ich. Und deswegen logischerweise. Ja, aber das würde er ja jetzt gar nicht merken und dann können wir doch bei mir und bringen mich nach Hause und so weiter. Ich habe sie dann, wie gesagt, ich habe sie dann einfach nur nach Hause gebracht, war froh, dass ich die abladen konnte und die los war. Ich bin nicht mit reingegangen, gar nichts. Es ist aber eine wahnsinnige Red Pill, die einem da immer wieder überreicht wird, weil man merkt, sie gehört nicht dem Mann, mit dem sie da gerade zusammen ist. die da im Bett lag, gehört nicht dem, der mit dem Fahrrad gerade zur Tankstelle fährt. Und die, die sich von mir nach Hause bringen lässt, die gehört nicht dem, der da gerade weiterbaut. Sie gehört der Straße. Sie hätte kurz mir gehören können und dann gehört sie wieder der Straße. Und ihm aufgrund von Illusion. Er bildet sich ein, dass sie ihm gehört, aber sie gehört ihm nie. Und die Beziehungen sind natürlich klar, das ist jetzt, ich bin jetzt 39, das war irgendwann Anfang der 20, also Anfang, als wir alle so 20 Jahre alt waren. Das ist ja jetzt schon über 15 Jahre her. Und keine von diesen Beziehungen hat bestanden. Die hatten alle schon 4, 5, 6 weitere Beziehungen danach. Das bedeutet ganz klar, die Beziehung ist schon vorbei. Man muss es nur verstehen. So. Und deswegen braucht man auch gar nicht auf diesen Eierschalen ganz vorsichtig zu gehen und bloß kein Geräusch zu machen. Man kann schon richtig loslegen. Man kann schon richtig freidrehen dabei. Man kann richtiger Badass sein. Man kann richtig loslegen. Man braucht sich nicht zurücknehmen mit diesen Frauen. Man muss nicht versuchen, irgendwas zu retten. Man muss sogar tendenziell das Gegenteil machen. Man muss so tun, was heißt tun? Man muss es wegwerfen wollen. Das hat nichts mit tun zu tun. Man muss es tatsächlich wegwerfen wollen, weil und so muss man mit den Frauen auch umgehen. My way or no way. Mach mit, mach nicht mit, geh weiter. Das ist die einzige Möglichkeit, die funktioniert, weil nur das respektieren die. Mit als Mann muss man im Hinterkopf haben, dass sie sowieso schon weg ist. Man muss durch die Zeit gucken können, aufgrund seiner Erfahrung. Und dann weiß man und sieht man, dass aufgrund der Erfahrung, die man selber gemacht hat und die Erfahrung, die alle anderen für einen parallel noch gemacht haben, um das eigene Weltbild auch noch zu bestätigen in dieser Art und Weise, dass sie immer weg ist. So, und deswegen beschränke ich mich jetzt auf ganz, ganz kurzfristige Engagements, wenn überhaupt, mit all dem Bewusstsein und weiß auch um die Gefahren, die damit einhergehen, und gebe mich keine Illusion mehr hin, dass ich jemals eine Frau haben kann aufgrund einer liebesromantischen Beziehung. Das ist alles Hokuspokus. Und diese Fantasie, die die Männer haben, das ist meine Frau und wir sind wir beide und alles Unsinn. Und diese Fantasie ist auch noch sehr gefährlich, weil ich habe schon oft Blue-Pill-Männer gesehen, bei denen die Frau den Mann verlassen hat und hat den mit irgendwas, mit dem Chef oder mit irgendwem aus dem Bekanntenkreis oder mit irgendeinem Mitarbeiter oder Arbeitskollegen, hat dann einfach gewarmwechselt. Und der Mann war so, hat das nicht verstanden in seiner Blue-Pill-Welt, war so emotional aufgewühlt, dass er auch einen Großteil der Schuld bei dem anderen Mann gesucht hat. Und das ging dann so weit, dass der sogar losgefahren ist nachts und ist bei denen auf den Balkon gestiegen und stand dann auf dem Balkon und hat dann böse in das Wohnzimmer geguckt, um denen Angst zu machen und um bei ihm ein Exempel zu statuieren. Und ich sage, was machst du denn da? Sag ich, hör sofort auf mit diesem Hokuspokus, sage ich. Die ist weg, lebt damit. Hör auf damit, sage ich. Und außerdem ist er, das weiß ich inzwischen auch, er ist nur zu 40% schuld, sie ist zu 60% schuld. Das habe ich inzwischen verstanden. Ohne dass die Frau ihre Manipulation so auspackt, macht der Mann, geht das gar nicht. So. Die Frau hat sich geöffnet für ihn, hat sich aufgeklappt und er konnte bloß nicht widerstehen. Das ist das Ding. Die Frau hat es gegamed. Das kann mir keiner erzählen, dass der Mann das gegamed hat. Mag es natürlich auch geben, dass der Mann, aber das, was ich beobachten konnte, war es immer die Frau, die sich neu, den neuen Typen, die das Ganze arrangiert hat. Und bei dem, was ich jetzt gesehen habe, muss ich wirklich sagen, auch mit dem Blick durch die Zeit, das sollte sich jeder Mann einfach mal zu Gemüte führen. Und dann kann man natürlich auch mit dem Wissen, das man dann erlangt hat, für sich eine vernünftige Entscheidung treffen, wie man sich auf diesem Gebiet betätigen oder auch nicht mehr betätigen will. Und das ist ganz maßgeblich für die geistige Gesundheit. Also das ist absolut entscheidend. Und deswegen sage ich auch bei den Frauen, ihr habt keine Angst, die zu verlieren. Die ist sowieso schon weg. Ganz gleich, wie ihr euch verhaltet. Das spielt keine Rolle. Am Ende des Tages ist sie weg. Die Frage ist nur, wie ist sie weg? Nimmt sie noch Ressourcen mit? Hat man sich verwickelt? Hat sie noch ein Druckmittel? Gibt es am Ende sogar noch ein Kind, mit dem, das sie am Ende des Tages als Druckmittel nutzen kann, um weitere Manipulationsziele zu erreichen? Und solche Dinge. Also wie kommt man als Mann da wieder raus? Und deswegen geht gar nicht so tief rein. Kein Zusammenziehen, kein Heiraten, keine gemeinsamen Kinder, keine gemeinsamen Tiere, kann ich euch auch sagen, aus meiner Erfahrung. Weil auch das wird gegamed. Ich beispielsweise, was mich immer sehr mit angezogener Handbremse hat laufen lassen, möchte ich euch mal sagen, ist, dass wir sensible Hunde hatten, also, oder haben, Australian Shepherds. Und wenn man sich dann, wenn sie wieder einen Shit-Test veranstaltet wieder Drama, will auf ihre Position gesetzt werden. So, und jetzt liegt da, während man jetzt also diese verbale Auseinandersetzung hat, um sie auf ihre Position zu setzen, liegt da jetzt ein süßer Hund und macht so und leidet darunter, dass sich seine zwei Bezugspersonen streiten. Dementsprechend konnte ich die Handbremse natürlich nicht lösen und konnte ihr nicht den Druck geben, den sie gebraucht hat. Und dementsprechend konnte ich hätte sie gebrochen, also ich hätte sie verbal gebrochen, ich hätte sie auf ihre Position gesetzt. So, das konnte ich aber nicht, weil ich den Hund, also weil für mich dann der Hund gelitten hätte und das wollte ich nicht. Also habe ich dann mitgenommen und bin gegangen aus dem Raum raus, habe das so stehen lassen und war für mich natürlich auch nicht schön, weil ich dann meine Position nicht durchziehen konnte. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten und aufgrund dieses anderen Wesens, das dann leidet. Und das wollte ich natürlich nicht. Und deswegen schafft euch niemals mit einer Frau, zieht nicht mit ihr zusammen. Vorsichtig mit diesen gemeinsamen Anschaffungen, weil all das entwickelt diese Machtdynamiken, bei denen man dann die Kontrolle verliert. Wo man dann nicht mehr das durchziehen kann, was eigentlich dem Wesen entsprechen würde. Ihr versteht, was ich meine. Weil ich würde mir da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ich hätte mir bei meiner Ex niemals die Butter vom Brot nehmen lassen. Weil ich habe mich ja auch von ihr getrennt. Das ging nicht mehr mit ihr. Deswegen habe ich auch mal gesagt, nee, das lasse ich jetzt. Das ist nichts für die Öffentlichkeit. Das muss ich echt rauslassen, Leute. Tut mir leid. Das ist nichts für diesen Kanal hier. Das ist einfach zu rough. Aber ich denke, die Message ist klar. Und wenn man erstmal verinnerlicht hat, dass sie einem nie gehören wird, dass man ihr nicht weiter trauen kann, als man sie sehen kann oder als man sie werfen kann. In dem Moment, wo sie mit dem besten Freund im Auto sitzt und er sie nach Hause fährt, geben sich neue Dynamiken. In dem Moment, wo man auf einer Feier zu viel getrunken hat und fährt schon mal mit dem Taxi nach Hause, ergeben sich neue Dynamiken. Ihr wisst, welche Dynamiken ich meine. Und das muss man einmal verinnerlicht haben. Und dann weiß man auch, und in dem Moment kann man auch quasi emotional nicht mehr hingerichtet werden, weil man seine Emotionen nicht mehr auf diesem Opferaltar ausgebreitet hat. Ist ja logisch. Ist ja völlig logisch. Wenn man sie für sich behält, wenn man um diese Dynamiken weiß, ja, dann schockt es einen nicht mehr. Und deswegen kann ich euch nur den Rat geben, das zu verinnerlichen. Zu verstehen, dass die Frau euch so nicht gehört, wie wir Männer uns das vorstellen. Sie gehört allen. Ich denke, die Message ist klar. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Abos und auf eure Daumen hoch natürlich. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.